Argonner Wald um Mitternacht. Ein Pionier stand auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm den Gruß aus fernem Heimatland. Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Argonnerwald, Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Du Pionier um Mitternacht, heute steht ganz Deutschland auf der Wacht. In Treue fest, im Wollen rein, als eine neue starke Wacht am Rhein. Argonnerwald, Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Argonnerwald, Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Bedroht der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er noch so stark mag sein, in unsere Stellung kommt er doch nicht rein. Argonnerwald, Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Argonnerwald, Argonnerwald, Argonnerwald um Mitternacht. Und komm ich einst zur Himmelstür, ein Engel Gottes steht dafür. Argonner-Kämpfer, tritt herein, hier soll für dich der ewige Friede sein.